Wien 2, Praterstraße 43. Wohnung von Gisela Reich. Gisela Reich, geboren am 27. Mai 1874, war die Tochter des Moritz Ritter von Baader, der als Ingenieur am Bau des Suezkanals unter Ferdinand Lesseps teilgenommen hatte und für seine Dienste als österreichischer Konsul in Ismailia von Kaiser Franz Josef zum Ritter geschlagen worden war. Ihre Mutter war Hermine Baader, geborene Freund. Giselas Bruder Alfred heiratete eine Frau aus dem ungarischen Hochadel, eine Tochter des Grafen Johann Nepomuk Serein. Alfred Baader und Elisabeth Serein heirateten 1912 in London. Elisabeths Familie war gegen die Hochzeit und brach alle Beziehungen ab. 2 Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes, 1924, nahm sich Alfred Baader vermutlich das Leben. Daraufhin adoptierte Gisela Reich den Sohn der beiden. Alfred Robert Baader erzählt: Meine Eltern lernten einander in einem Sanatorium kennen, wo sich Mama nach einem Nervenzusammenbruch infolge einer annullierten Ehe erholte. Sie verliebte sich in meinen Vater, einen Juden, aber ihre Eltern waren sehr dagegen und wollten sie in eine Irrenanstalt einweisen lassen, worauf sie mit meinem Vater durchbrannte und ihn 1912 in London heiratete. Nach der Eheschließung wurde meine Mutter von ihrer Familie verstoßen, erhielt aber dann doch eine kleine Zuwendung von ihr. Gisela Reich erzog ihren Adoptivsohn als Juden, während seine Schwester von der leiblichen Mutter katholisch erzogen wurde. Ich war stets verwirrt, wenn mir Mama, so selten ich sie traf, das Kreuz auf die Stirn zeichnete und mir sagte, jeder könne katholisch sein, aber wer sich dagegen entscheide, würde in die Hölle kommen. Je älter ich wurde, desto mehr bereitete mir dieses religiöse Dilemma Schwierigkeiten. Da gab es so viel antisemitische Propaganda, hässliche Bilder und Karikaturen von Juden. Nach dem Anschluss verbreiteten in ganz Wien Anschlagtafeln Horrorgeschichten über uns Juden. Manchmal fragte ich mich, ob nicht doch etwas Wahres an ihnen sei. Hatte Mama vielleicht doch recht? Mutters Ehemann Sigmund Reich war wohl ein ziemlich tüchtiger Geschäftsmann. Er war als armer junger Mann von Ungarn nach Wien gekommen und wurde schließlich Geschäftsführer einer der größten Ölfirmen Österreichs. Sigmund war klein und dick und hatte eine Glatze. Gisela hingegen war groß und schön. Zweifellos ein recht seltsames Paar. Er soll ein maßlos eifersüchtiger Ehemann gewesen sein, sicherlich ohne jeden Grund. Als er 1922 während einer Gallenblasenoperation starb, war Mutter für ein Leben als Witwe nicht gerüstet. Sie war nicht sonderlich gebildet und ihr Mann hatte ihr nichts von seinen Geschäften und Investitionen beigebracht. Trotz ihres großen Reichtums kam sie alleine nicht zurecht. Die Inflation und ihre Unkenntnis in geschäftlichen Dingen ließen Gisela Reich schnell verarmen. Während meines letzten Jahres in Wien bemühte sich Mutter noch ein paar Schilling zu verdienen. Sie fertigte künstliche Blumensträuße aus Plastikstückchen, die sie aus einem Geschäft bezog. Oft half ich ihr dabei und seit damals sind mir Plastikblumen verhasst. 20 Jahre zuvor war sie steinreich gewesen. Nun musste sie auch noch dankbar sein, wenn sie 30 Groschen für einen Strauß bekam. Welch trister Alltag für eine Dame von so viel Anstand, Güte und Großzügigkeit. Ich bin noch keinem Menschen begegnet, der so sehr im Gestern gelebt hat wie Mutter. Sie war unglaublich stolz auf die Errungenschaften meines Großvaters, und nach ihrem Empfinden waren alle in der Familie, auch mein Vater, reine Engel. Nach dem Tode ihres Mannes trug sie nur mehr schwarz und zeigte auch nicht das geringste Interesse an irgendeinem anderen Mann. Sie war fest verwurzelt in den guten alten Zeiten der Monarchie vor dem Krieg. Jeden Sonntag pilgerte sie mit mir zum Friedhof, um das gemeinsame Grab ihrer Eltern und meines Vaters und das nahegelegene große Mausoleum ihres Mannes zu besuchen. Bei jedem Besuch sprachen wir das Kaddisch und setzten nach altem jüdischen Brauch kleine Steine auf die Gräber. 1934 kam ich in das Gymnasium in der Sperlgasse, ganz in der Nähe unserer Wohnung, wo ich bis Juli 1938 blieb. Dann musste ich von dort gehen, denn ab diesem Zeitpunkt durften jüdische Kinder, die älter als 14 Jahre waren, nicht mehr die Schule besuchen. Über einen seiner Lehrer berichtet Bader: Herr Professor Sedlmeier war von einem ganz anderen Schlag. Er erweckte deutsche Lyrik und Prosa zum Leben, und ihm verdanke ich es, dass ich die deutsche Grammatik auch heute noch fast perfekt beherrsche. Niemand schummelte je bei Professor Sedlmeier, wir fühlten uns geehrt, wenn wir einen Aufsatz vorlesen durften. Später erfuhr ich, dass er Mitglied der NSDAP war, obwohl ihn das nicht davon abbrachte, seine jüdischen Schüler gerecht zu behandeln. Nach dem Krieg zog er sich nach Wiener Neustadt nahe Wien zurück. Er erinnerte sich sehr wohl an mich, als ich ihn 1949 besuchte. Traurig erzählte er mir, dass er sich vom Nationalsozialismus etwas ganz anderes erwartet hatte. Alfred Bader konnte 1938 mit dem ersten Kindertransport nach England kommen. Seine Mutter hatte für ihn angesucht, dachte aber selbst nicht daran, Österreich zu verlassen. Alfred kam zu einer jüdischen Pflegefamilie in Hof. Mit 16 Jahren wurde er als feindlicher Ausländer interniert und nach Kanada gebracht, wo er 15 Monate in einem Kriegsgefangenenlager verbrachte. Bis 1942 hatte er Briefkontakt mit seiner Adoptivmutter Gisela. Ich ahnte nicht, wie schlecht es Mutter damals ging. Sie musste die Wohnung verlassen und in ein Altersheim für Juden ziehen. Ich habe noch ihre allerletzte Postkarte aus dem Heim in der Malzgasse, datiert mit 5. Juni 1942. Wie immer machte sie sich Sorgen um mich und sprach nie von sich selbst. Noch im selben Monat wurden sie und Tante Helene mit dem ersten Transport von Wien nach Theresienstadt gebracht, wo sie am 21. Juni ankamen. Mutter war Gefangene 821. Tante Helene starb dort im September im Alter von 84 Jahren. Mutter starb am 23. November 1942. Sie war 68. Ich erfuhr das aber erst viel später. Die Erinnerung an den Gerechten ist ein Segen. Ihre Güte war ein großer Segen für mich. Alfred Bader studierte ab 1945 in Kanada Chemie. Später gründete er eine Firma für wissenschaftliche Chemikalien, die auf diesem Gebiet zu einer der weltweit führenden wurde. Nach seinem Ausscheiden betätigte er sich als Kunstsammler und Mäzen. Die Universität Wien ernannte Bader 1995 zum Ehrenbürger und verlieh ihm im Jahr 2012 das Ehrendoktorat.